Kameramann. Grüßt euch, Freunde. Es haben einige gefragt, wann mal wieder eine meiner Kollegenkritiken kommt, aber für den Moment halte ich es erstmal für sinnvoller, nicht ganze Kanäle, sondern einzelne Standpunkte gezielt zu kommentieren. Der Standpunkt, den ich in diesem Video betrachten und kritisieren werde, stammt von Hyperion. Dieser meint, Frauen ruinieren die Politik. Es gibt zu viele Frauen im Deutschen Bundestag und das ist schlecht für Deutschland. Im Deutschen Bundestag sitzen 709 Abgeordnete. Davon sind 219 weiblich. In Deutschland erreicht keines der großen Börsenunternehmen einen Frauenanteil von 30% im Führungsgremium. Da im Bundestag die wichtigsten Entscheidungen gefällt werden, macht ein Vergleich mit Führungspositionen der erfolgreichsten deutschen Unternehmen Sinn. Das ist ein ziemlicher Äpfel-mit-Birnen-Vergleich. Zumindest lässt sich daraus nicht eine Schlussfolgerung ableiten. Man bräuchte in der Politik Personen mit ähnlichen Fähigkeitsprofilen wie in der Privatwirtschaft. Ein erfolgreicher Geschäftsmann ist noch lange kein guter Politiker. Die Dimensionen, die in einem Staat bedacht werden müssen, unterscheiden sich massiv von einem profitorientierten Privatunternehmen. Es gibt beispielsweise Bundesminister für Justiz, Umwelt, Verkehr, Gesundheit, Familie oder Verteidigung. Alles Dinge, bei deren aktiver Gestaltung Privatunternehmen eher weniger eine Rolle spielen. Diese sind nämlich hauptsächlich auf ihre Rendite und ihr wirtschaftliches Wachstum aus. Ein wesentlicher Unterschied ist außerdem der von dir unterschlagene Aspekt der Volksvertretung. Der Bundestag ist im Gegensatz zu Vorständen nicht in erster Linie auf ein bestimmtes wirtschaftliches Ziel fokussiert, sondern wurde von den Bürgern gewählt, um deren unterschiedliche Interessen zu repräsentieren und für sie einzustehen. Die Aufgabenbereiche und die notwendigen Fähigkeiten zur Aufgabenerfüllung unterscheiden sich zwischen Politikern und Geschäftsleuten also deutlich. Warum ist der Anteil von Frauen in Führungspositionen so niedrig? Die Antwort aus dem politisch linken Spektrum lautet, dass dies ein klarer Fall von Sexismus ist. Da in der linken Ideologie Männer und Frauen gleich sind, sollten diese auch in der Lage sein, die gleichen Resultate zu erzielen. Das Befeuern politischer Grabenkämpfe tut der ansonsten bemüht sachlich wirkenden Herangehensweise keinen Gefallen. In Bleilos Video zur Frauenquote schneiden wir das Thema Sexualdimorphismus kurz an. Es scheint im Schnitt durchaus Unterschiede in Bezug auf Karriereambitionen und Prioritätensetzung zwischen Männern und Frauen zu geben. Diese Unterschiede spielen in der Wirtschaft und beim persönlichen Durchsetzen im freien Markt eventuell eine Rolle. Doch ich kann daraus keinen Einflussfaktor ableiten, der begründet, dass Frauen per se schlechtere Politik machen. Beim Tragen politischer Verantwortung ist der gesteigerte Wille, die Karriereleiter aufzusteigen, vielleicht sogar eher von Nachteil, weil man persönlichen Erfolg höher stellt als das Allgemeinwohl. Ich bin auf jeden Fall gespannt auf deine Ausführungen hierzu. Doch Menschen, die nicht an die Verschwörungstheorie des Patriarchats glauben und sich die Wissenschaft zu Rate ziehen, kommen zu einem vollkommen anderen Schluss. Patriarchats? Patriarchats. Was ist denn momentan Platz 1 in den Patriarchats? No woman, no cry. Ha, okay, Spaß beiseite. Du versuchst ja Leuten, die deiner Ansicht widersprechen, kategorisch zu unterstellen, sie würden an eine Verschwörungstheorie glauben. So ein Vorwurf birgt schnell die Gefahr, einen Standpunkt ungerechtfertigt zu diskreditieren, aber eventuell lieferst du dafür auch gute Begründungen. Sehen wir also weiter. Die Intelligenz wird zwischen 75% und 80% genetisch vererbt. Die Zahlen bezüglich der Vererbung von Intelligenz schwanken relativ stark und es kommt dabei auch wesentlich auf die Erhebungsmethode an. Ich möchte den Punkt hier nicht weiter ausdehnen, aber kann ein gutes Video von Mai dazu empfehlen, die das Ganze ziemlich gut erklärt. Außerdem werde ich weniger über eventuell vorliegende IQ-Unterschiede zwischen Männern und Frauen eingehen, zu denen man teilweise widersprüchliche Ergebnisse findet. Stattdessen werde ich mich darauf konzentrieren, den Stellenwert, den Hyperion Intelligenz beimisst und die Schlussfolgerung, die er daraus zieht, zu hinterfragen. Frauen mit einer hohen Intelligenz und somit den kognitiven Fähigkeiten, einen großen Konzern zu führen, sind einfach seltener vorhanden. Es trifft meines Wissens nach tatsächlich zu, dass im Bereich der Hochintelligenz weit mehr Männer als Frauen vertreten sind. Aber ist das überhaupt ausschlaggebend? Nein! Denn IQ ist ein relativ schwammiges Kriterium, um festzustellen, ob jemand geeignet ist, eine bestimmte Aufgabe zu erfüllen. Beispiel: Terence Tao gilt als einer der intelligentesten Menschen der Welt. Trotzdem kann er einem mittelmäßig intelligenten Mann wie mir vermutlich keinen Deutschunterricht geben, weil er für diese Aufgabe nicht ausgebildet ist und ihm trotz seiner Intelligenz die nötigen Fähigkeiten fehlen. Diesen Zusammenhang zwischen Intelligenz und den nötigen Fähigkeiten, gewissenhafte und sinnvolle Politik zu gestalten, stellt Hyperion an dieser Stelle leider nicht dar. Wieso sind Frauen im Bundestag um ein Vielfaches häufiger vertreten als Frauen in Führungspositionen im freien Markt? Im Bundestag zählt leider keine Kompetenz. Dein Kompetenzbegriff ist sehr eng gestrickt und auf die freie Wirtschaft fixiert. Wir drehen uns hier etwas im Kreis, aber es werden erneut Dinge in den Raum geworfen, ohne Wirkungszusammenhänge aufzuzeigen und beispielsweise konkrete Anhaltspunkte dafür zu geben, dass Frauen die Politik ruinieren würden. Männer sind einem stärkeren Wettbewerb, also einer Auslese, ausgesetzt. Selbstverständlich gibt es einige unintelligente Männer, die es trotzdem in den Bundestag schaffen. Diese gesellen sich dann natürlich zu Parteien, die ihrem geistigen Niveau entsprechen. Bis zu diesem Punkt wurde das ganze Video hinweg von Durchschnitts-IQ auf Kompetenz geschlossen. Nun hat Anton Hofreiter einen Doktortitel und Doktoranden haben im Schnitt einen hohen IQ von 130. Es ist also ziemlich inkonsistent und widersprüchlich, ihm nun ohne weitere Begründung oder Anhaltspunkte ein geringes geistiges Niveau zu attestieren. Bei einem Mann in hoher Position vermutet Hyperion zunächst automatisch hohe Intelligenz und Kompetenz. Sobald der Mann aber bei den Grünen ist und somit im politischen Gegenlager, wird er trotz Doktortitel für wenig intelligent gehalten. Hyperions Scheinkausalität zwischen hohem IQ und guter Politik wird hier weiter ausgebaut, indem der Umkehrschluss von subjektiv empfundener schlechter Politik auf niedrige Intelligenz gemacht wird. Obwohl der Bildungserfolg von Dr. Anton Hofreiter diesem Konstrukt widerspricht, hält Hyperion daran fest, statt eventuell zu überdenken, ob der vermutete bestimmende Zusammenhang zwischen Intelligenz und Politik tatsächlich existiert. Vor diesem Hintergrund wirkt es auch etwas heuchlerisch, dass an einer anderen Stelle im Video davon gesprochen wird, dass uns ein unangenehmes Gefühl nicht den Blick auf die Realität trüben sollte. Dies ist kein Sexismus, sondern wissenschaftlicher Fakt, der für viele unangenehm klingt. Ein unangenehmes Gefühl darf uns jedoch nicht aufhalten, die Realität zu sehen. Fortschritt ist nur möglich mit einem klaren Blick auf die Realität. Bist du eventuell selbst Opfer des von dir beschriebenen unangenehmen Gefühls und willst deshalb nicht wahrhaben, dass Anton Hofreiter vermutlich ein zumindest überdurchschnittlich intelligenter Mann ist? Für mich persönlich sind die Grünen die Partei mit dem geistig niedrigsten Niveau. Es ist für mich auch keine Überraschung, dass diese Partei die höchste Frauenquote im Bundestag hat. Hoher Frauenanteil gleich niedriges geistiges Niveau. Ich meine, auf diese Schlussfolgerung hast du das ganze Video mit der Aufstellung verschiedener, zweifelhafter Prämissen hingearbeitet. Aber du zeigst keinen konkreten Anhaltspunkt dafür, dass Männer per se bessere Politik machen als Frauen. Besonders mit der willkürlichen vorangegangenen Feststellung, dass auch die Männer bei den Grünen dumm sind, wirkt deine Darstellung leider eher konstruiert als fundiert. Je mehr der Frauenanteil innerhalb der Parteien dem Anteil der weiblichen Führungsposition im freien Markt ähnelt, desto höher sind die Chancen, erfolgreiche Politik zu betreiben. Der Frauenanteil von Nordkoreas Parlament ist niedriger als der des Deutschen Bundestages und damit näher an den etwa 7% Frauenanteil in Führungsgremien der freien Wirtschaft. Ist Nordkoreas Politik deshalb besser? Nein! Führt ein geminderter Frauenanteil also zwangsweise zu einer verachtenswerten Diktatur? Nein! Denn generell lässt sich kein wirkliches Muster oder direkter Einfluss des Frauenanteils im Parlament auf die Politik des Landes erkennen. Saudi-Arabien hat etwa den gleichen Anteil wie die USA, aber die Politik der beiden Länder unterscheidet sich massiv. Wie du darauf kommst, dass es erstrebenswert sei, in der Politik gleiche Anteile von Frauen zu haben wie in Chefetagen, bleibt ein Rätsel. Die einzige Partei, die mit einem Frauenanteil von 10,87% dieser Quote sehr nahe kommt, ist die AfD. Schauen wir uns mal einige Standpunkte der AfD an, die eventuell dafür sorgen könnten, dass generell relativ wenige Frauen motiviert sind, sich in der AfD zu engagieren. Gezielte Politik für Männer und Väter. Klassische Familien- und Rollenbilder. restriktive Abtreibungspolitik. Ohne die Punkte im Einzelnen bewerten zu wollen, kann man hier doch festhalten, dass sie im Gegensatz zu mir kein Frauenmagnet sind. Die angestrebte Politik einer Partei, die du gut findest, begünstigt also einen relativ niedrigen Frauenanteil in dieser Partei. Dass du diesen niedrigen Frauenanteil jetzt als Indikator für die gute Politik betrachtest, welche diese Partei betreibt, scheint ein Zirkelschluss zu sein. Eine Partei, die Wohlstand für das Land bringen möchte, braucht Mitglieder mit einer hohen Intelligenz. Intelligenz ist der wichtigste Faktor, um Wohlstand zu generieren. Intelligenz ist auch in meinen Augen ein wichtiger Faktor, um Wohlstand zu generieren. Im Zusammenhang mit deinen Behauptungen, dass Frauen weniger intelligent sind und deshalb die Politik ruinieren, stellen sich mir hier aber doch ein paar Fragen. Weißt du, was seit Gründung der Bundesrepublik gestiegen ist, Typybion? Das Bruttoinlandsprodukt. Weißt du, was in dem gleichen Zeitraum auch gestiegen ist, Typybion? Der Anteil weiblicher Abgeordneter im Bundestag. Ich will hier keinen ursächlichen Zusammenhang zwischen den beiden Werten aufbauen und weiß, dass das Bruttoinlandsprodukt natürlich von allen möglichen Faktoren beeinflusst wird und nicht unbedingt ein guter Wohlstandsmesser ist. Aber es zeigt doch, dass Hyperions simples Bild von wohlstandsgenerierenden Männern und politikruinierenden Frauen etwas verzerrt zu sein scheint. Wenn jemand nicht die notwendige Intelligenz hat, um für sich Wohlstand zu erschaffen, so können wir von diesen Personen nicht erwarten, dass sie Wohlstand für das gesamte Land erschaffen. Werfen wir dafür mal einen Blick auf die Finanzkrise 2007. Banker, die intelligent genug sind, sich selbst zu bereichern, haben da nun nicht gerade für allgemeinen Wohlstand gesorgt. Eher das Gegenteil war der Fall, denn die Politik musste einspringen, um Banken zu retten. Und das, obwohl nach Hyperions Annahme die Politik durch einen hohen Frauenanteil ruiniert wurde und die Banken überwiegend von superkompetenten Spitzenmännern geleitet wurden. Wer sich selbst bereichern kann, kann deshalb noch lange nicht für allgemeinen Wohlstand sorgen. Eventuell beutet er die Allgemeinheit sogar eher aus. Unintelligente Menschen überschätzen ihre eigene Kompetenz und sind nicht in der Lage, die Kompetenz von anderen Menschen zu sehen. Dies wird in der Psychologie als der Dunning-Kruger-Effekt bezeichnet. Der Dunning-Kruger-Effekt ist schon ein interessantes Phänomen. Leider wird er oft als Pauschalurteil genommen, um Kritiker abzuwerten und seine eigene Position künstlich zu sichern. Oh, du bist nicht meiner Meinung? Dann bist du wohl vom Dunning-Kruger-Effekt betroffen. Eine Lösung für dieses Problem und wie man den Bundestag wieder mit kompetenteren Leuten füllen könnte, wäre, wenn es für den Bundestag einen hohen Mindest-IQ geben würde. Hohen Mindest-IQ. Hohen Mindest-IQ. Wie schon zu Beginn gesagt, sitzen im Bundestag die Vertreter des Volkes und die willst du jetzt mittels IQ-Test aussieben? Wenn es in deinen Augen der Politik hilft, das passive Wahlrecht mit einem hohen Mindest-IQ zu belegen, könnte man das Gleiche doch auch mit dem aktiven Wahlrecht machen, oder? Wackelige Untersuchungen und IQ-Durchschnitte sollten politische Gestaltung nicht determinieren. Die Zusammensetzung des Bundestags ist ein Resultat demokratischer Wahlen. Und man sollte nicht anfangen, über Umwege die Volkssouveränität einzuschränken, weil einem persönlich die freie Wahlentscheidung seiner Mitbürger nicht gefällt. Der IQ mag ein Richtwert bezüglich kognitiver Leistungsfähigkeit sein, aber er sagt kaum etwas über andere Dimensionen aus, die für Politik und besonders den Volksvertretungsaspekt entscheidend sind. Denn hier zählt nicht nur Intelligenz, sondern Charakter, persönliche Integrität, Weltanschauung, Werte, gewissenhafte Entscheidungen und so weiter. In diesem Video erkläre ich, warum eine hohe Anzahl von Frauen im Bundestag schädlich für die Politik und für Deutschland ist. Die angekündigte Erklärung von Anfang des Videos bleibst du bis zum Schluss schuldig. Du versuchst vergeblich, Parallelen zu ziehen zwischen der männlichen Dominanz in der Privatwirtschaft und dem Sollzustand in der Politik. Statt einer umsichtigen Betrachtung verschiedener Aspekte wurde sich hier zu sehr auf Intelligenz eingeschossen. Ein wichtiger biologischer Faktor ist die Intelligenz. Und Intelligenz, die Intelligenz mit einer hohen Intelligenz, Intelligenz mit einer hohen Intelligenz, mit einer Durchschnittsintelligenz, mit einer hohen Intelligenz, Intelligenz, Intelligenz, Intelligenz mit einer niedrigen Intelligenz, Diskriminierung nach Intelligenz, mit einer Durchschnittsintelligenz, bei der Intelligenz mit einer hohen Intelligenz. Ich habe ja auch nichts gegen Intelligenz, aber hier wird teilweise so getan, als sei Politik simple Mathematik. Aber wieso haben dann etwa gleich intelligente Menschen überhaupt andere Meinungen? wenn scheinbar eine objektiv richtige Lösung existiert. Politik ist ein gesellschaftlicher Prozess, bei dem es verschiedene Interessengruppen und Konflikte gibt und keine allgemeingültige Ideallösung. Deshalb ist nicht jedes politische Handeln gleich gut oder schlecht, aber ab einem gewissen Maß an Komplexität ist die Erfolgsmessung durchaus schwierig und man sollte nicht die fehlerhafte Annahme treffen, dass die Entscheidung gut war, sobald der Entscheider einen hohen IQ hatte. Also Freunde, nicht alles, was unangenehm klingt, ist deshalb auch die Wahrheit. Bleibt im Bild. Kameramann-Video. Trotzdem nutze ich die Gelegenheit, um mich bei meinen Patrons zu bedanken. Neu dazugekommen sind Karl Karpfen, Isabel Günther, Papa Keks und Morpheus. Vielen Dank. Wir sehen uns beim nächsten Livestream oder im Discord.